Laut der südkoreanischen Zeitung Newsis wurde am 5. Juli der Öffentlichkeit ein neues Dokument zugänglich gemacht, das die Liste der koreanischen Frauen enthält, die während des Pazifischen Krieges in der Stadt Jinhua von der chinesischen Provinz Zhejiang als Sexualsklavinnen der japanischen Armee arbeiten mussten. Im Dokument aus dem April 1944 sind die Namen von über 100 Frauen in den 20ern und 30ern, die aus Korea zwangsweise verschleppt wurden, ihr Alter und ihr Geburtsort aufgezeichnet. Ihre Adressen sind mit denen der Freudenhäuser der japanischen Armee identisch. Damals soll die japanische Armee allein in dieser Stadt 10 Freudenhäuser gehabt haben. Einer Meldung des südkoreanischen Rundfunksenders CBS zufolge wurde am gleichen Tag ein Movie über die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee veröffentlicht, das im Nationalen Archiv der USA aufbewahrt ist. Die 18 Sekunden langen bewegten Bilder vom September 1944 zeigen die koreanischen Frauen, die in den japanischen Aggressionstruppen im Süden Chinas zwangsweise als Freudenmädchen dienen mussten. Es hat sich herausgestellt, dass sie mit den Sexualsklavinnen, die bereits durch Foto bekannt sind, völlig übereinstimmen.